SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Soundtrack bekommst du in den nächsten 3 Stunden wie gewohnt von mir. Ich bin der Mental X und somit herzlich willkommen hier auf SRF Virus. 3 Stunden urbane elektronische Clubmusik. Und ich habe hier fantastische Sounds mitgebracht. Unter anderem aus Berlin von Heilmusik. Der Typ, das ist ja so der Meister in Sachen elektronische Mixturen. Er ist einer der ersten Berliner Produzenten gesehen, der internationales Renommee gehabt hat, der angefangen hat, House mit Techno zu mischen und dann das Ganze noch irgendwie mit transigen Sounds unterlegen. Seine kommende Scheibe kommt gut 3 Wochen raus. Heute oben gehört es exklusiv schon bei mir. Weiter hat er brandneue Sounds aus Irland und zwar vom Technomeister eben von dieser kleinen Insel und zwar vom Matador. Weiter hat er noch super sexy Sounds aus Bulgarien vom Stan Collet von der AVO. Möchte ich mit der kommenden Anjuna Deep. Das Deep House Label aus England von Above and Beyond und die fahren ja normalerweise eher Trance-Schiene. Aber eben ihr Sublabel Anjuna Deep, das macht wirklich ganz grossartige Sounds und vor allem kommen dort immer Acts raus, die man nicht wirklich kennt. Da haben wir zum Beispiel jemanden, und zwar Nuage ist das, mit der brandneuen Scheibe namens Electricity. Schön reise ich mit, viel Spaß. ist so lange, wie ich mich mit elektronischer Clubmusik, sprich mit Techno und House beschäftige, ist der Name bei mir omnipräsent. Sowohl aus der Plattenkiste, wie auch ich mag ihn als DJ unglaublich gerne, obwohl seine Sets ähneln doch schon eher Live-Sets. Aus Köln kommt er, er heisst mit richtigem Namen natürlich Robert Babic und er gehört sicher so zu den einflussreichsten Techno-Produzenten aus Deutschland aus den letzten 30 Jahren. Bekannt worden ist Robert Babic unter seinem alten Ego Rob Hassett. Dann kannst du dir vorstellen, was er dort für Musik gemacht hat. Ja, so knackzahne Techno-Sound, der wirklich super fein blubbert hat. Zwischendurch kommt doch mal noch Rob Hassett oder auch ein Digabass, dritte alte Ego. Scheibe von ihm raus, aber das da ist unter seinem richtigen Namen. Sehr sommerlicher Tech-House-Track ist Robert Babic mit den Days Like This. Von Dennis, von einem Zuhörer unter euch. Und wirklich ein sehr euphorisches Mail, so kurz zusammengefasst, mentalisiert der Track einmal rein. Ganz gut überall. Und dann habe ich gefunden, so, also, ziehst du das mal schnell rein. Wow, ich habe noch nie etwas vom Franzosen, ein Quattery gehört. Okay, ich spiele auch ziemlich viele verschiedene Acts. Aber das ist wirklich eine absolute Entdeckung. Danke, Dennis, an dieser Stelle. Und von was eben so? Von was denn auch so begeistert ist, das hörst du gerade als nächstes, nämlich der Quattri. Und zwar mit den Lost Jungles.

hören, der ominöse Mike Thor. Und schon gerade etwas im letzten Remix, den er gemacht hat für Nava, habe ich gefunden, ist wirklich ein Name, den wir uns merken, weil das ist nur noch eine Zeitfrage, bis der wirklich so auf den ganz, ganz grossen Labels Musik macht. Und das rauskommt, keine Ahnung, aber ich tue sie zumindest auf die Playlist. Das ist auch schon mal etwas Originales, übrigens von Luna Plane. Das ist Deep Sea. Wie gesagt, der Mike Thor Remix Playlist. Bekommst du Grund auf srf.ch/mentalx. Hey, endlich ein Wochenende. Hast du erst gerade jetzt eingeschaltet. Herzlich willkommen. Hallo, es ist SRF Virus. Ich bin der Mentalx. Ich bin zuständig für das Elektronische. Heute frei nach dem Thema Air and Falcon mit der neuen Scheibe von Matador. Und eine Musik. Yeah. to the 90s. Gut, man muss natürlich sagen, der Jotto hat hier auch schon ein bisschen die Weiche gelegt, irgendwie vor zwei, drei Jahren, wo er Firewalk produziert hat und sich bewusst am Progressive House aus den 90er Jahren orientiert hat. Weitergeführt hat das jetzt Ganze zum Beispiel auch das Label Crosstown Rebels, links unter Damien Lazarus. Dieser leere sehr, sehr transhausige Nummer stellt im Verlauf der Sendung noch vor. Das hier ist der fantastische Tim Licker. Licker hat schon seine letzte Scheibe auf Electronic Elements wirklich ein Monster gesehen und auch die ist extrem fett. Zum ersten Mal heute jetzt oben mit der Playlist ist der Tim Licker mit Dream with Somebody. Juhu! We'll be right back. Jotto aus Helsinki gehabt. Letzte Woche war ja der Featured Act von der Woche mit seiner brandneuen Scheibe Radiant. Dementsprechend habe ich jetzt gerade nochmal zum zweiten Mal mit in die Rotation reingenommen. Jotto ist eigentlich unglaublich. Was er anlenkt, wird zu Gold. Das hat sich gezeigt, irgendwie innerhalb von 5 Tagen ist in den DJ-Charts plus in den Beatport-House-Charts auf Platz 1 gestiegen. Aber naja, gut, es ist halt Jotto. Jotto. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Sendung kannst du die ganze Sendung gratis als Podcast downloaden oder auch streamen. Du kannst auf srf.ch/mentlix auf iTunes oder machst einfach auf dem Handy die SRF Virus App auf und schon hast du mich voll mit unterwegs. darum auch schon mein erste Essential vom heutigen Abend. Und sie selbst, das ist wirklich spektakulär, es ist kaum greifbar, kaum definierbar, manchmal total soft und subtil, manchmal extrem zügig und dominant. Das ist natürlich die brandneue und kommende Scheibe von Samuel Kindermann, sprich von Ein Musik aus Berlin. Und der Typ, der hat im Moment einen Sound drauf und darum ist er auch so extrem erfolgreich. Er mixt einfach wirklich House mit Techno und das Ganze unterlegt oder naja, addiert er dann noch so mit transigen Sounds. Und was dabei rauskommt, eben Ein Musik. Brandneu und Hintergrundinfos zu ihm findest du online mit der Playlist auf srf.ch/mentalx. Thank you. Selber ein absoluter Star-DJ. Das liegt aber auch daran, die haben da wirklich sehr coole House- und Underground-Elektro-Szene. Wenn man so denkt, irgendwie gerade der Seso Usal kommt ja zum Beispiel auf den Word und ist regelmässig Gast natürlich in seiner Heimatstadt oder auch der Murat Muku. Eben das ist wie gesagt der Erdi Irmak, das ist seine brandneue Schiebe und heisst er im Prinzip Britannia. prompt der falsche Jingle drückt. Ich meine, das ist doch ein Essential Tunes und weißt du, wie das ist. Je älter ein Wein wird, im Idealfall je besser wird. Und genauso verhält es sich auch mit den Hausgöttern von Booker Shade. Die haben eine neue Scheibe am Start und heissen sie Night Surfing. Sie bezeichnen es selber als Melodic Techno. Sollen sie es nennen, wie sie es wollen. Der Track ist super geil. Und die Playlist oder Podcast von der heutigen Show bekommst du online auf srf.ch/mentlix auf iTunes und selbstverständlich auch als Stream auf der SRF Virus App. Check's aus. Schönes Wochenende. nicht vorstellen, wie ich mir für die New Yorkerin, für Honey Dijon, freue, dass sie endlich wirklich zum Superstar mutiert. Sie macht das auch schon seit den frühesten 90er Jahren. Ich habe sie schon x-mal gehört, unter anderem einmal in Amsterdam. Und die Lady, eben Honey Dijon, die hat einen House-Sound drauf. Der ist einfach unfassbar sexy. Und jetzt, morgen, oben spielt sie endlich einmal in Zürich im Hive Club im Rahmen vom CSD Festival, wo ja das Wochenende stattfindet. Und dass du schon mal so ein bisschen kannst überlegen, musst du ja doch dann ins Hive hineinquetschen, weil ich sagte, die Frau ist richtig geil. Da ist ihre neue Scheibe, Honey Dijon mit Operator. We'll be right back. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Das ist Ewan Rill aus Moskau. Und zwar mit Dark Shining. Er ist auch einer so der Produzenten, der zwar ein extrem hohes Output hat. Also wirklich so alle zwei, drei Wochen gibt es mal einen neuen Track. Oder wenn nicht ein neuer Track, dann sicher mal ein oder zwei Remixes, die er anfertigt für irgendwelche Künstler. Aber wirklich kannst du sagen, so 80-90% sitzt einfach auf den Punkt. Gut, unglaublicher Musiker. Das sind die brandneue Scheibe, und zwar Dark Shining. Banco de Gaia ist ein Elektro- und Ambient-House-Act in einer Zeit, wo in der Elektronik im Großen und Ganzen eigentlich nur zwei Genres kennt, nämlich House-Musik und Techno. Und dann ist eben Banco de Gaia gekommen. Er hat angefangen, eben schon fast relativ untanzbaren und trotzdem irgendwie sehr groovigen Ambient-Chill-Out-Sound zu machen. Und mit Banco de Gaia hat er wirklich einen riesigen Erfolg erzielt. Das hier ist sicher die bekannteste Nummer, und zwar ist die von 1991 im Original, und zwar Heliopolis. Das ist aber ein brandneuer Technoide-Remix von Framework, und er ist mir außergewöhnlich gut gelungen. Hey, das ist jetzt der Virus. Ich bin der Mentlix, heute also oben frei nach dem Thema. Und zwar, wie haben wir es genannt? Ja klar, er und Falcon, das sind selbst schon einen Blick drauf werfen. Die Falcons haben wir schon gehabt, und zwar ist das die Comedy-Scheibe von Allmusik. Er, das ist die Comedy-Scheibe von Matador, die kommt noch. Und die ganze Sendung, Playlisten, Hintergrundinfos und der Podcast bekommst du auf srf.ch/mentlix, auf iTunes und selbstverständlich auch auf der SRF Virus App. schon wirklich unglaublich lange 25 Jahre studieren bei den Turntables. Und gerade in New York kennt man die wirklich eigentlich in den ganzen Staaten. Es freut mich natürlich umso mehr, dass Honey die schon inzwischen auch, es ist wirklich Zeit geworden, nach 25 Jahren wirklich so internationale Bookings kriegt. Jetzt ist sie zum Beispiel am Montag im Rahmen vom CSD von Christopher Street Day in Zürich im Hive Club. Und ich kann das sagen, wirklich Honey Dijon, die macht eine Art Hard House, weil wirklich über allem steht. Ein Track, ihre neue Track Operator, hat er heute oben schon vorgestellt. Was sonst am Morgen und das Wochenende clubtechnisch im Shakeland Schweiz passiert, das erfährst du jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Und wenn wir doch schon in Zürich sind, verweilen wir noch einen kleinen Moment dort neben Hive, ein Club, wo eben Tani Dijon und der Keins auflegen, haben wir natürlich auch noch das Space Monkey Club. Relativ frische Location ist das und sie haben recht gute Lineups. Ein bisschen durchmischt, manchmal ein bisschen progressive, manchmal ein bisschen House Music. Morgens oben wird es sicher sehr techig im Space Monkey und zwar mit Juna Sound System. Selbstverständlich kannst du aber auch morgens oben in Basel im Ausgang gehen und dort haben wir auf der einen Seite den Viertelclub und der ehemalige Hinterhofclub. Morgens oben als Gast-DJ sind Matt Zoe und Nikon, während im Nordstern irgendwie eine riesige Flur geht mit Am Live. Miami, oder? Ja, kann man eigentlich schon viel mehr sagen. Aus Bulgarien, gut, hat zumindest kommen sie ursprünglich von dort, nämlich der Martin Kaspi und Stan Kolev. Irgendwann sind sie eben sonst Sunshine State ausgewachsen, sprich nach Florida. Und produzieren dort auf wirklich einem monströsen Studio. Ich habe das mal gesehen, irgendwie, ich glaube, auf ihrer Facebook-Seite. Ist wirklich, ja, okay. Und dann muss man sich natürlich nicht fragen, wieso sie so einen extremen Pressure haben. Vorher hast du die neue Scheibe gehört vom Stan Kolev zusammen mit Mark DePulse und der Swarm. Und das da ist die neue Scheibe vom Martin Kaspi. Alles released worden diese Woche auf Outer Limits, so heisst das Label, genau. We'll be right back. wir gehen bisher reich bis nach Dublin, nach Irland. Gut, inzwischen ist kein Newcomer mehr, sondern Gavin Lynch, so heisst er, sprich der Matador, ist inzwischen selber eine feste Größe. Zwar tut er noch hin und wieder beim Richie Horton auf Minus Music seine Tracks releasen, aber er hat natürlich auch ein eigenes Label namens Rukos. Und genau auf dem kommt die Scheibe raus, das ist Moon Man und er, der Namensgeber von der heutigen Episode Mentalix Electronic. SRF Virus Essential Tune. We'll be right back. kommende Scheibe von einer Musik. Dann hat man noch den neuen Mark de Puls, Stan Akolev, neues von Madame Caspi und. Alles ist in einer guten Stunde schön kompakt als Podcast für den Berat, und zwar auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich kannst du den Podcast in einer guten Stunde auch gratis auf iTunes machen. iTunes aufmachen. PC oder wo du auch immer hast und dann oben im Suchen Mentlix eingeben, schon hast du meinen Podcast abonniert, wenn du das magst. Selbstverständlich kriegst du mich auch auf der SRF 4. Und jetzt noch am Schluss das Close, ein richtiger Kracher. Und zwar so ein Track irgendwie, den verbinde ich halt extrem mit dem Underclub in Paris. Jedes Mal, wenn ich den dort spiele, und ich spiele schon über 10 Jahre dort, es herrscht total, sexuelle Exzess. Naja, das trifft es eben beim anderen ziemlich gut. Er ist der Bedrock Remix von Archive mit Namen. Ich würde mich freuen, wenn am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich live hinter der Turntables am Mikrofon im Studio, um mit dir ins Weekend zu reisen. Komm gut durch die Nacht und genieß das Wochenende. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.